Musik aus der Schweiz, Weltmusik, Pascal Gamboni und Res Corey. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Über zwei neue Filme wollen wir jetzt sprechen, die jetzt in die Kinos kommen. Der erste Film, der kommt aus Österreich vom Regisseur Ulrich Seidel. Er löst oft heftige Reaktionen und Debatten aus. Dies wird er in bestimmten Kreisen jetzt bestimmt auch wieder tun, in der Szene der Jäger nämlich. Sein Film handelt unter dem einfachen Titel Safari vom Töten. Jagd ist ein Thema, weil die Frage im Raum steht, was treibt Menschen dazu an, Tiere zu töten. Jagd in Afrika ist noch einmal ein komplexeres Thema für mich, weil der Film ja zeigt, sogenannte Jagdurlauber, also Menschen fahren nach Afrika auf Urlaub und verbringen ihre Zeit damit, Tiere zu schießen und Tiere zu töten. Und der Film thematisiert natürlich letztendlich auch das Verhältnis der Europäer zu den Schwarzafrikanern. Der österreichische Regisseur Ulrich Seidel. In seinem Film Tierische Liebe erkundet er das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Haustier. Im Keller schaut er die geheimen Hobbys und die sexuellen Obsessionen seiner Landsleute an. Und mit welcher Haltung, Frau Lewicke, mit welcher Haltung geht er denn jetzt auf die titelgebende Safari? Ja, Ulrich Seidel hat ja immer einen enorm offenen Blick und das ist vielleicht vergleichbar mit der Offenheit eines Psychoanalytikers. Also er zensiert nicht, er kommentiert nicht, er verurteilt nicht. Also da sieht man zum Beispiel in Tierische Liebe eine Frau mit einem Hund Walzer tanzen und vielleicht empfinden das manche Menschen als pervers, aber plötzlich erscheint, wenn man das so sieht, das in einem anderen Licht und man spürt, dass diese Frau das eben nicht als pervers empfindet. Und genau mit dieser Haltung geht er eben jetzt auf diese Großwildjagd, also er folgte diesen Jägern, wie sie auf die Pirsch gehen, die Fährte aufnehmen, dann ihr Gewehr in Stellung nehmen, abdrücken und sich dann hinterher stolz einfach mit den Gnus oder Zebras fotografieren lassen. Und man spürt in dem Moment auch, dass sie so Selbstbewusstsein gewinnen, dass sie sich wie Sieger fühlen, als hätten sie die, also ein Stück wilde Natur besiegt. Also man kriegt so richtig das innere Empfinden mit, weil sie sich wirklich vor der Kamera von Ulrich Seidel, die auch immer sehr distanziert ist, einen Schritt zurückgeht, einfach auch so freisprechen können. Von Ulrich Seidel, der Film Safari, den stellen Sie uns vor, Frau Lewicke. Ist das denn im klassischen Sinn ein Dokumentarfilm? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Da muss ich auch immer wieder drüber nachdenken. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, es geht auch um eine Inszenierung, dass die Menschen sich vor seiner Kamera selbst auch inszenieren dürfen. Eben auch die, die jetzt auf diese Safari-Jagd gehen. Also diese Kostüme, die die dann tragen. Also diese khakifarbenen Uniformen und mit diesen seltsamen Hüten. Das hat ja auch sowas von der Kolonialzeit schon ein bisschen an sich. Das wirkt auch grotesk. Oder diese ganze Großmannssucht. Dieser Stolz, also man fühlt sich wirklich so auch manchmal 80 Jahre zurückversetzt und gleichzeitig erfährt man überhaupt nichts über diese Menschen. Also welchen Hintergrund haben sie? Sind sie vielleicht einfach, sage ich jetzt mal, Loser in Österreich und dann können sie da bei der Safari einfach irgendwie nochmal so sich als Sieger empfinden. Das lässt da alles weg, was eigentlich auch ganz gut ist, weil man so diesem inneren Erleben wirklich näher kommt. Und nochmal zurück zu dieser Frage, ob es klassische Dokumentarfilme sind. Es gibt durchaus inszenierte Bilder, also man sieht dann auch die Einheimischen, wie sie in Reihe und Glied so da stehen und dieses Fleisch dann so roh essen und das ist dann aber wieder die bildgewordene Fantasie dieser Jagdtouristen, weil wenn man die dann sprechen hört, ah ja, die Schwarzen, wenn sie wollen, können sie ja auch mal ein bisschen schneller sein, aber nur wenn sie wollen. Also da kommt auch ein unheimlicher Rassismus raus und das sind dann einfach so Momente, wo nicht Ulrich Seidel diese Menschen vorführt, sondern die führen sich im Grunde selbst vor und das teilweise auch durch ihre Inszenierung. Safari von Ulrich Seidel. Der nächste Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, kommt aus Südkorea. Gedreht hat ihn Hong Sang-soo, Right Now, Wrong Then. Praktisch jedes Jahr stellt ja dieser Regisseur einen neuen Film auf den großen Festivals vor und immer wieder werden seine Filme mit dem französischen Nouvelle Vague des Regisseurs Eric Rohmer verglichen. Haben Sie denn Gemeinsamkeiten jetzt entdeckt zwischen diesen beiden Filmemachern beim Ansehen dieses Films? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Beide Regisseure können Filme so inszenieren, als seien sie aus dem Leben gefallen, also mit so einer schönen Leichtigkeit beobachten beide Regisseure eben, was passiert, wenn Männer und Frauen einander begegnen. Und das ist hier in diesem Fall ein Filmregisseur, der stellt seinen Film außerhalb von Seoul vor, hat noch so ein bisschen Zeit, besucht einen Tempel, trifft dort auf eine junge Frau, man kommt ins Gespräch, Gespräch, man geht Kaffee trinken, dann geht man essen und da spielen dann immer bei Hong Sang-soo so kleine grüne Fläschchen eine weitere Rolle. Da ist Soju, das Nationalgetränk, drin und da leert man dann doch schon mal gerne die eine oder andere Flasche und dann weiß man hier auch in diesem Film nicht, sind die beiden jetzt verlegen, weil sie schon so ein bisschen beschwipst sind oder sind die beiden vielleicht verlegen, weil doch Gefühle im Raum sind, weil da was entsteht und dann erzählt er plötzlich aber von seiner frühen Heirat und dann kippt die Situation und man trinkt noch so ein bisschen weiter, ist verlegen und was dann aber passiert, mittendrin fängt der Film nochmal neu an. Und Dialoge wiederholen sich, manche Dialoge sind anders und jetzt fragt man sich, wird er das vielleicht eher sagen mit der Frau, wie wird die Begegnung jetzt ausgehen? Und ewig grüßt das Murmeltier, ist Right Now, Wrong Then auch ein Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten einer Bewegung? Ja, auf alle Fälle, aber man kann trotzdem nicht sagen, dass das jetzt so eine Kausalkettenuntersuchung ist, weil die Liebe bleibt ja dann doch eigentlich unberechenbar und das inszeniert Hong Sang-soo dann auch konsequent durch. Also manche Sachen, wie ich schon gesagt habe, bleiben gleich, manche Dialoge verändern sich. Und das ist ganz schön, weil dadurch wird das so ein Kino der Gegenwärtigkeit. Also man sieht einfach, wie Gefühle entstehen, die vielleicht im nächsten Moment oder in der nächsten Filmszene schon wieder weg sind. Und das macht eine unheimliche große Freude, so als Zuschauer Zeuge davon zu sein, wie Gefühle kommen oder auch wieder gehen. Right Now, Wrong Then des Südkoreaners Hong Sang-soo, vorgestellt von Anke Lewicke. Frau Lewicke, vielen Dank.